Kundgabe 4335. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.06.1948. Erhalten des Körpers durch Gottes Wort. Meine übergroße Liebe zu euch Menschen kommt im Wort zum Ausdruck, das aus der Höhe euch zugeleitet wird. Immer wieder muss ich euch dies bewusst werden lassen. Immer wieder müsset ihr mit Dankbarkeit meine Liebe lohnen, indem ihr mir Herz und Ohr öffnet und aufnehmet, was ich euch darbiete. Mein Wort enthält die Kraft, die eure Seele benötigt, um mein zu werden auf ewig. Mein Wort ist daher Seelennahrung, die euch nicht mangeln darf, wollet ihr selig werden. Und so wird euch mein Wort stets zugeführt werden, auf das ihr euch laben könnet, so ihr hungert und dürstet. Und es wird eine Zeit kommen, da es euch an leiblicher Nahrung mangeln wird und euch die geistige Nahrung dennoch erhält, körperlich und geistig. Gedenket meiner Worte und werdet dann nicht ängstlich, so euch irdisch alles vorenthalten wird, was ihr zur Erhaltung des Körpers benötigt. Bedenket, dass meine Kraft und Macht unbegrenzt ist, dass ich der Herr bin über Leben und Tod, über alle Dinge in der Schöpfung und dass es mir wahrlich möglich ist, meine Geschöpfe zu erhalten, auch wenn das irdisch unmöglich erscheint, denn mir ist alles möglich. Und so ich euch Kraft zuführe aus dem geistigen Reich durch mein Wort, so könnet ihr getrost jede irdische Sorge fallen lassen und fest daran glauben, dass Gott euch erhalten wird. Doch die Kraft aus mir müsset ihr beziehen, ansonsten mein Wirken an euch unmöglich ist, das heißt, meinem Gesetz von Ewigkeit widerspricht. Für Geschöpfe, die meinen Liebestromkreis betreten haben, ist jede außergewöhnliche Hilfeleistung möglich. Die aber außerhalb dessen stehen, werden kraftlos sein und untergehen körperlich, sowohl als auch geistig, weil auch dies ein Gesetz ist von Ewigkeit, das ohne meine Kraftzufuhr nichts bestehen kann. Ich trete deshalb euch Menschen schon zuvor im Wort entgegen, um euch mein außergewöhnliches Wirken zu zeigen und zu erklären, auf dass ihr im Glauben dann so gekräftigt seid, dass ihr euch mir überlasset, ohne jeden Zweifel. Und dann werde ich an euch auch das Wunder vollbringen können, dass ihr lebet, ohne mit irdischer Nahrung versehen zu werden, was für die Ungläubigen ein Wunder, euch aber verständlich und nur ein Beweis meiner Gegenwart und meiner großen Liebe zu euch sein wird. Doch ihr müsset zuvor schon die Kraft meines Wortes an euch wirken lassen. Ihr müsset zuvor schon mein geworden sein, mir in Liebe anhangen, meine Gebote halten und stets meinen Willen zu erfüllen, euch bemühen. Dann wird es euch selbstverständlich sein, dass ich euch erhalte in Zeiten größter Not. Dann werdet ihr nicht mehr zweifeln an meiner Liebe und meiner Macht und euer Schicksal mir voll vertrauend in die Hände legen. Und ich werde euch erhalten. Leiblich und geistig werde ich euch versorgen und euch den Beweis geben, dass ihr Kinder meiner Liebe seid und meine Vaterliebe ewig nicht verlieret. Ich werde euch führen durch Not und Gefahr, durch irdisches Leid und Traurigkeit. Ihr werdet standhaft bleiben bis zum Ende und den Lohn empfangen dürfen, den ich euch verheißen habe. Ewige Seligkeit oder ein Leben auf der neuen Erde im Paradies. Amen.